Die nationalen Sportspiele der Schule der Weisenheim-Oberschulen wurden am 13. Juni in der Weisenheim-Oberschule Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Direktoren, Lehrer und Schüler der Weisenheim-Oberschulen der Bezirke teil. Am selben Tag gab es ein Jugendfußballspiel zwischen den Mannschaften der Stadt Pyongyang und dem Bezirk Südhwanghae und ein Mädchenvolleyballspiel zwischen den Mannschaften der Stadt Pyongyang und dem Bezirk Nordhamgyong. Die Schüler der Weisenheim-Oberschulen aller Bezirke werden Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten wie Fußball, Volleyball und Basketball austragen.